Lektion 1, Übung 14. Also nochmal herzlich willkommen in unserem Seminar Verhandeln und Präsentieren. Zu Beginn schlage ich eine kurze Vorstellungsrunde vor. Mein Name ist Eleanor Kirchil. Entschuldigung, wie war der Name? Kirchil. Ja, ich weiß, 7 Konsonanten und ein Vokal. Aber so schwer ist das gar nicht. Man spricht Kirchil. In Kroatien ist das ein ganz normaler Name. Meine Großeltern haben ihn vor 40 Jahren nach Deutschland mitgebracht. Zusammen mit meinem Kollegen Pirmin Hürlimann leite ich das Seminar in den nächsten 2 Tagen. Ja, salü. Eleanor hat es schon gesagt. Pirmin Hürlimann ist mein Name. Geboren bin ich im Kanton Thurgau und ich arbeite schon lange in Deutschland. Und ich bin der Hassan Atabay. Ich wohne und arbeite in Berlin, aber ich bin kein echter Berliner. Ich komme aus Hannover. Ich bin erst nach dem Abitur und dem Studium nach Berlin gekommen. Danke, Herr Atabay. Und jetzt Frau... Wasniak. Karola Wasniak. Ich komme aus Frankfurt an der Oder, da unten an der polnischen Grenze. Meine Familie stammt aus Polen, man sieht es ja am Namen. Aber wir haben nie in Polen gewohnt. Ich kenne einen Klaus Wasniak aus Düsseldorf. Ist das Ihr Bruder? Nein, den kenne ich nicht. Naja, es gibt sicher viele mit dem Namen. Mein Name ist Thomas Meyer. Also echter Deutscher, oder? Mit dem Namen? Ja und nein. Also, meine Eltern kommen aus Köln. Ungefähr 1955 sind sie in die USA gegangen. Meyer, M-E-I-E-R, war ihr Name. Und jetzt ist es eben Meyer, M-Y-E-R. Englisch eben. Und ich heiße Kurt El-Kotani. Kurt El? Kurt Lothar? Ludwig? Leopold oder so? Nein, das ist anders. Der Familienname ist El-Kotani. Das ist ein arabischer Name. Mein Vater ist Syrer. Na, falsch, er ist Deutscher. Aber er kommt aus Syrien. Ich heiße Häberle. Sigmund Häberle. Ach, jetzt auch noch ein Schwabe. Pfeiderer, Emminger, Hämmerle, Schäuble, Häberle. Aus Stuttgart? Nicht ganz, aber fast. Ich wohne am Bodensee, also in Süddeutschland. Aber nicht in Schwaben. Mein Name ist Kapischeva Ludmilla. Ich bin Hamburger. Hamburgerin. Also, ich komme aus Hamburg und...